Урок 8, упражнение 5, страница 149. Б. Kennt sie der Dolmetscher? Ja, kennt mich. Fragt sie das Kind oft? Versteht sie Kurt Neumann gut? Besucht sie Rita täglich? Kennt sie Paul?